Eva, Wien. Eine Huber-Lesenovela von Thomas Sylvin. Kapitel 1. Eva geht durch Wien. Es ist kalt. Die Temperatur ist 10 Grad. 10 Grad minus. Eva ist alleine. Kapitel 2. Eva kommt nicht aus Wien. Sie kommt aus einem kleinen Dorf. Das Dorf heißt Rosenfeld. Evas Eltern haben eine Bäckerei in Rosenfeld. Eva ist seit 2 Monaten in Wien. Kapitel 3. Eva studiert in Wien Mathematik. Sie ist sehr intelligent. Ihr Intelligenzquotient liegt bei 130. An der Universität sehen die Studenten im ersten Moment, dass Eva aus einem Dorf kommt. Eva hat das falsche Outfit für die Stadt. Das ist deprimierend. Aber Eva denkt, ich bin ich. Kapitel 4. Evas Familie wohnt seit vielen Generationen in Rosenfeld. Die Eltern, die Großeltern und die Urgroßeltern waren Bäcker. In der Schule hatte Eva keine Freunde. Intelligente Kinder leben oft in der Isolation. Kapitel 5. Es ist kalt. Der Schnee liegt 15 cm hoch. Eva ist alleine in Wien. Auch hier hat sie keine Freunde. Niemand interessiert sich für Eva.